Den Blick lenken, hat er immer gedacht. Den Blick lenken. In der Küche tropft ein Wasserhahn, den noch zudrehen. Durch die Butzenscheiben hinausblicken auf Sandweg und Bäume. Das farbige Glas färbt selbst die kahlen Bäume noch grün. Den Blick lenken. Der erste Tag im neuen Jahr. Der Gärtner schläft noch. Niemand spaziert. Prosit Neujahr. In 2 Stunden wird er in der S-Bahn nach West-Berlin sitzen. Abschließen. Abschließen und den Schlüssel stecken lassen. Sie sollen ihm keinen Knochen zerbrechen. Die Tür nicht zerbrechen. Die Gitter, mit denen das Glas der Eingangstür geschützt ist, bloß nicht aufbiegen oder zersägen. Rot und schwarz sind diese Gitter gestrichen. Genauso wie die Gitter an der von ihm ausgestatteten Reichssegelflugschule, die kurz nach dem Ende des Krieges noch gesprengt wurde. Keiner wusste warum. Abschließen. 3 Dimensionen waren bisher sein Beruf. Höhe, Breite und Tiefe. Hoch, breit und tief wollte er bauen. Aber die 4. hat ihn jetzt eingeholt. Die Zeit. Und die jagt ihn jetzt aus seinem Gehäuse. Übers Wochenende verhaften wir niemanden, hatte der Beamte gesagt und ihn noch einmal entlassen. Umgebracht werden also sollte er nicht, nur weg sollte er, raus, fort, bleiben, wo der Pfeffer wächst, zum Teufel sich scheren. In 2 Stunden wird er in der S-Bahn sitzen, die ihn nach West-Berlin bringt. 5 Jahre mindestens, hatte der Beamte gesagt, für die Tonne Schrauben, die er von seinem eigenen Geld im Westen gekauft hat, um im Osten zu bauen. 1 Tonne messingne Schrauben für den wichtigsten Bau seines Lebens an der Friedrichstraße in Berlin-Mitte. Einen Bau für den Staat, der ihn jetzt davonjagt. Viel weniger weiß er, als er einmal wusste. Heimat planen, das ist sein Beruf. 4 Wände um ein Stück Luft. Ein Stück Luft sich mit steinerner Kralle aus allem, was wächst und wabert, herausreißen und dingfest machen. Heimat. Ein Haus, die 3. Haut, nach der Haut aus Fleisch und der Kleidung. Heimstatt. Ein Haus maßschneidern nach den Bedürfnissen seines Herrn. Essen, kochen, schlafen, baden, scheißen, Kinder, Gäste, Auto, Garten. Ob all das oder das und das nicht, umrechnen in Holz, Stein, Glas, Stroh und Eisen. Dem Leben Richtungen geben, den Gängen Boden unter den Füßen, den Augen einen Blick, der Stille Türen. Und das hier war sein Haus. Für sein und seiner Frau Sitzen hatte er die 2 Stühle mit den ledernen Kissen entworfen. Für sein und seiner Frau Betrachten des Sonnenuntergangs die Terrasse mit Blick über den See. Die ihm und seiner Frau gemeinsame Freude, Gäste zu empfangen, war als lange Tafel in der Stube sichtbar geworden. Seinem und ihrem Frieren im Winter galt der Kachelofen aus Holland, seiner und ihrer Müdigkeit nach dem Eislaufen die Bank vor dem Ofen. Sein Zeichnen am Zeichentisch schließlich war, wenn man so wollte, das Atelier. Und jetzt musste er froh sein, das blanke Leben zu retten, die 3. Haut sich abziehen zu lassen und mit glänzenden Innereien den rettenden Westen zu erreichen. Wenn du dich über den feindlichen Linien befindest, behalte immer deinen eigenen Rückzug im Auge. Das war schon im 1. Krieg leichter gesagt als getan. Die Bomben hatten sie noch über Paris abgeworfen, aber dann war das Luftschiff getroffen worden, hatte langsam an Höhe verloren, war schließlich auf das Dach eines Stalls in einem belgischen Dorf niedergesunken und hatte die eigene Gondel unter dem schlaffen, riesigen Sack begraben. Als er und seine Kameraden sich unter dem Stoff hervorarbeiteten, sahen sie unten im Hof ein paar Hühner im Sand picken, eine Katze schlief in der Sonne, und erst als die Bauern nicht auf ihn und seine Kameraden schossen, sondern eine Leiter brachten, wussten sie, dass das Dorf schon deutsch besetzt war. Aus purem Zufall also wurden sie nicht erschossen, sondern durften auf einer belgischen Leiter wieder herniedersteigen ins Leben –